Aus Anlass des 105. Geburtstages von Genossin Kim Il-sung wurde das 19. Kim Il-sung-Festival in Pyongyang, Hauptstadt der TVRK, eröffnet. Die Eröffnungsfeier fand am 13. April in der Kim Il-sung und Kim Jong-il-Ausstellung statt. Daran nahmen teil Kim Gi-nam, Yang Hyung-sub, Jun Gwang-ho, stellvertretender Vorsitzender des Kabinetts der TVRK, die Mitglieder des Organisationskomitees für das Festival und die Mitarbeiter der Einheiten, die Kim Il-sung-ian zur Schau gestellt haben. Zugegen waren dabei auch die Gratulationsgruppen und Delegationen der Auslandskoreaner, wie die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zum Tag der Sonne unter Leitung vom Berater des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, Kun Sun-fi, die im Ausland lebenden Koreaner, die Mitarbeiter der Botschaft der Republik Indonesien in der TVRK, die Mitglieder der Patengesellschaften für die Verbreitung der Kim Il-sung-ie und die ausländischen Gäste. Rund 80 Einheiten, einschließlich der Militärorgane, Ministerien und zentralen Institutionen, die Angehörigen der Volksarmee, Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler haben im Festival unter dem Motto »Die voll aufgeblühten Kim Il-sungen in der neuen Ära für das Gedeihen des Vaterlandes« zehntausende Kim Il-sungen ausgestellt. Zu sehen sind auch die Kim Il-sungen, die die Organisationen der Auslandskoreaner, wie der Generalverband der Japan-Koreaner, die im Ausland lebenden Koreaner, die diplomatischen Vertretungen verschiedener Länder und die Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVRK, die ausländischen Freundschafts- und Solidaritätsorganisationen und die einzelnen ausländischen Persönlichkeiten zur Schau gestellt haben.